streiche Wässer schön beinige Wälder, Birken und Birenduft. Vieltöniger Winter schaukelt eine Luft, so mild als stünden jene Eisenmilchbehälter, die dort vom weißen Gulter rollen. Sitzt im Erdengrund und nimmt sein schwieriges Handwerk wieder auf.